wenn der Tag dich nicht mehr liebt, wenn es für dich keine Hoffnung gibt, wenn dein Glück restlos verbraucht, wenn deine Zukunft schon verbaut, ja, dann stehst du ganz allein. Und dann zieht es dich ins Dunkel rein, ins Dunkel rein.